Dieses letzte Zitat aus dem 2. Samuel 19, Vers 23 zeigt schon an, dass der Teufel in die Menschen fährt, sodass sie von ihm besessen sind und Böses wirken. Schlüsselstelle für den späteren Exorzismus, die priesterliche Austreibung des Teufels aus seinen Opfern. Bibelstellen weisen darauf hin. Da fuhr der Satan in ihn. Warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Dass aber die Herrschaft des Teufels auf Erden nicht ewig wäre, davon spricht die Offenbarung des Johannes. Er wird ausgeworfen und kommt auf die Erde, weiß, dass er wenig Zeit hat. Satan wird gebunden auf 1000 Jahre. Wenn 1000 Jahre um sind, wird er wieder loswerden. Durch Jesu Opfertod und Auferstehung ist die Macht des Teufels schon jetzt gebrochen. Sein Ende ist gewiss. Der Sohn Gottes ist erschienen, die Werke des Satanas zu zerstören. Widerstehet dem Teufel, so flieht er von euch. Fromme Worte, Schall und Rauch. Noch ist es nicht so weit, noch bin ich der Herrscher dieser Welt. Und mir zu Füßen liegen huldigend, dienend, sündigend die kleinen und großen Verbrecher der Erde. Heuchler, Diebe, Lügner, Betrüger. Und das überall. Politiker, die auf Kosten ihrer Völker leben, Künstler, die von Eitelkeit zerfressen werden, Lehrer, die Gott leugnen, schmutzige Intellektuelle aller Schattierungen, die sich für klüger halten als den Schöpfer der Welt, Wissenschaftler, die den Schleier verbotener Geheimnisse lüften möchten. Kurz, alle die, denen ein fröhliches zum Teufel leichter von der Zunge geht als ein »Helf Gott«. Über diese Satansherrschaft aber wollen wir hören und staunen.